Okay, nice to have you tonight. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Let's turn. Tonight we're going to have the Lord's Supper. Wir haben heute Abend mal auch. And before we do, let's turn to Matthew chapter 7. Aber vorher schlagen wir zu Matthäus Kapitel 7. And let's continue with the Sermon on the Mount. Und machen wir weiter mit der Bergpredigt. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. It is such a light unto our feet. A light unto our path and a lamp unto our feet. Es ist so ein Licht auf unserem Pfad und eine Lampe an unserem Fuß. Bless it to our hearts. Und lass es in unserem Herzen zum Segen in werden. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, today we're in Matthew 7 and verse 13. Wir sind in Matthäus 7, Vers 13. It says, enter through the narrow gate. Geht hinein durch die enge Pforte. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. And many enter through it. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. But small is the gate and narrow the road that leads to life. Aber eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. And only a few find it. Und wenige sind, die ihn finden. Watch out for false prophets. Hütet euch vor den falschen Propheten. They come to you in sheep's clothing. Die in Schafskleidern zu euch kommen. But inwardly they are ferocious wolves. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. By their fruit you will recognize them. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Do people pick grapes from thorn bushes? Liest man etwa von Dornentrauben? Or figs from thistles? Oder von Disteln Feigen? Likewise, every good tree bears good fruit. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. And a bad tree bears bad fruit. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. A good tree cannot bear bad fruit. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. And a bad tree cannot bear good fruit. Noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen, thus, Feuer geworfen. By their fruit you will recognize them. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. There's two questions that can be asked here. Da gibt es zwei Fragen, die man hier stellen kann. Or two questions we need to ask ourselves. Oder es sind zwei Fragen, die wir uns eigentlich selbst stellen müssen. In the first two verses, in den ersten beiden Versen, enter through the narrow gate. Geht, also 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte. And this narrow gate is Christ. Diese enge Pforte, das ist Christus selbst. Of course we know in John chapter 10, verse 9, he says, I am the door. Wir wissen das aus Johannes Kapitel 10, wo er sagt, ich bin die Tür. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. So we picture a very narrow door. Stellt euch vor, jetzt eine ganz enge Tür. And this door actually is into the kingdom of God. Und diese Tür führt hinein in das Reich Gottes. If we look to Luke 13, wenn wir uns anschauen, Lukas 13, to a parallel passage, you'll see it. Da ist eine Parallelstelle dazu, da könnt ihr sehen. Luke chapter 13, Lukas Kapitel 13, starting with verse 24. Make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try and will not be able to. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Once the owner of the house gets up and closes the door, sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. Und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns. But he will answer, I do not know you. Wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Or where you come from. Und weiß nicht, woher ihr seid. Then you will say, we ate and drank with you and you taught in our streets. Dann werdet ihr anfangen und sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. But he will reply, I don't know you. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Or where you come from. Und weiß nicht, wo ihr seid. Away from me, all you evildoers. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. There will be weeping there and gnashing of teeth. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. When you see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet. But you yourselves are thrown out. Euch aber draußen hinausgeworfen. So this door is a door into the kingdom of God. Also diese Tür ist eine Tür hinein in das Königreich Gottes. In Matthew chapter 23 verses 12. Matthäus Kapitel 23 Vers 12. It says that the Pharisees, da steht geschrieben von den Pharisäern, don't go into the kingdom, dass sie nicht eintreten in das Königreich, and they don't allow others to go in. Aber sie erlauben auch nicht, dass andere hineingehen. So actually verse 13. Vers 13. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Kapitel 23 Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. You shut the kingdom of heaven in men's faces. Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. You yourselves do not enter. Denn ihr geht nicht hinein. Nor will you let those enter who are trying to. Und die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. So there's a narrow door, which is Christ. Also gibt es diese enge Pforte, das ist Christus selbst. And actually it's obedience to the word of Christ. Und das steht ja eigentlich für den Gehorsam gegenüber dem Wort Christi. Because the same principle still applies to those who were before Christ. Denn das gleiche Prinzip lässt sich auch anwenden auf die, die vor Christus gelebt haben. It is a heart obedience. Es ist ein Gehorsam, der vom Herzen Romans kommt. Romans 6:17. Römer 6, Vers 17. Paul said, you believed from the heart. Da sagt Paulus, ihr habt von Herzen geglaubt. In Romans 1:5. Römer 1:5. It's the obedience of believing. Es ist der Gehorsam, der im Glauben gegründet ist. In Hebrews chapter 3, verse 18. Hebräer Kapitel 3, Vers 18. The Israelites could not enter into the promised land because they were disobedient. Die Israeliten konnten nicht in das verheißene Land eintreten, weil sie ungehorsam waren. In verse 19, because they were in unbelief. Vers 19, weil sie ja im Unglauben waren. So this door to the kingdom, diese Tür hinein das Königreich, is a narrow door. Ist eine enge Tür. And there's a wide door. Aber es gibt auch eine weite Pforte. This is Proverbs 14, 12. Sprüche 14, Vers 12. There's a way that seems right to a man. Da gibt es einen Weg, der erscheint dem Menschen richtig. I'm going to check that. Is a way that seems right to a man, but the end is destruction. 14:12, korrekt. Yeah. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zu Ende, zuletzt sind das Wege des Todes. There's a way that seems right, but the end is destruction. Da ist ein Weg, der erscheint richtig, aber das Ende davon ist Zerstörung, ist der Tod. There's a wide door. Da ist diese weite Pforte. Many are going through it. Und viele kehren dadurch ein. But it's to destruction. Ein in die Zerstörung. And that wide door, und diese weite Tür, is the door of human goodness. Ist diese Tür der menschlichen Güte. Now in Romans chapter 1 you see Paul writes to those who are without God. In Römer Kapitel 1 kann man sehen, wie Paulus an diese Menschen, die ohne Gott sind, just schreibt. Straight out sinners who are rebellious toward God. Man kann gerade raus sagen, es sind Sünder, sie sind in Rebellion gegen Gott. And it's clear to them, they don't believe in God, they don't want to be with God. Es ist ganz klar für sie, sie wollen nicht an Gott glauben. In Romans 1:18, Römer 1:18, they actually suppress the reality of God. Und sie tun sogar die Realität Gottes niederdrücken. But in chapter 2, aber in Kapitel 2, he condemns the moralist. Da verdammt er den Moralisten. The person who condemns the sinner. Paulus verdammt die Person, die aus ihrer Moralvorstellung den Sünder verdammt. And this is that wide door. Und jetzt haben wir da diese weite Tür beschrieben. It's the door of religion without God. Es ist die große Tür der Religion ohne Gott. This is why he called them hypocrites. Deshalb nennt er sie Heuchler. Because it was this outward display. Weil da nur eine äußere Schau gemacht wurde. It was an outward conformity. Äußerlich haben sie sich da angepasst. But there was no inner transformation. Aber innen drin war keine echte Verwandlung. And if we turn to Romans 2, wenn wir hingehen zu Römer Kapitel 2, you see it. Da können wir es sehen. Now this this can very easily happen in any church. Und das kann auch sehr leicht eigentlich in jeder Gemeinde passieren. So it says in 1 Corinthians 4:5, judge nothing before the time. Da heißt es im 1. Korinther 4,5, rechnet nichts vor der Zeit. You will know them by their fruits. Er werdet sie erkennen an ihren Früchten. Now just before we go on, the two questions we want to ask ourselves. Bevor wir jetzt weitergehen, die zwei Fragen, die wir uns selbst stellen wollen. Number one, did it cost us anything to get saved? Punkt 1, hat es uns etwas gekostet, errettet zu werden? Keep your finger in Romans 2, we're right there. Also halt euren Finger in Römer 2, wir werden gleich darauf zurückkommen. Because if you go to verse 14, wenn ihr jetzt hingeht zu Vers 14, my Bible does not translate it correctly, but Axel's does. Ich hoffe, dass das hier richtig steht, Römer 2:14. The Elberfelder is so accurate. It's Elberfelder ist sehr exakt. Das ist it always, you check the Greek and the Elberfelder is always exactly there. Okay, it says in my Bible, the small is the gate, verse 14, Matthew 7. Oh, Matthäus 6, Entschuldigung. I'm sorry, 7. Matthäus 7. 7. Yeah. Nochmal zurück. Small is the gate. Eng ist die Pforte. See, eng is better. Narrow is the gate. Eng ist die Pforte. Because the word is steno in the Greek, it's narrow. Das Wort ist stenos, das ist eng. And the second word is interesting, and narrow the road. Okay, lesen den ganzen Vers. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg. Okay. This word narrow, das Wort road, schmal, der Weg, is the same word ist das gleiche Wort, used in 2 Corinthians 4:8, verwendet im 2. Korinther 4:8, where Paul says we are troubled on every side. Wo Paulus sagt, wir sind da bedrängt von allen Seiten. It's actually an afflicted road. Es ist eigentlich eine Straße der Bedrängnis. It's a road of difficulty. Eine Straße, die durch Schwierigkeiten führt. Narrow is the gate. Eng ist diese Pforte. And difficult is the road. Und sehr schwierig ist die Straße. It's not an easy road. Es ist kein leichter Weg. So here's question number one. Jetzt kommt Frage Nummer 1. Did it cost you anything when you gave your life to Christ? Hat es dich etwas gekostet, als du dein Leben Christus hingabst? Because if it did, if it did not, wenn das nicht so war, you may not have gone through that door. Dann mag es sein, dass du da eigentlich nicht durch diese enge Pforte gegangen Because bist. The way, the door is narrow, weil ja diese Pforte eng ist. And the way is difficult. Und der Weg ist schwierig. That leads to life. Dieser Weg, der hin zum Leben When führt. I got saved, I had nothing but problems. Als ich errettet wurde, hatte ich nichts als Probleme. Every relative thought I was calling me Martin Luther. Alle Verwandten dachten und haben mich da Martin Luther genannt. My friends were mocking me. Meine Freunde in Anführungszeichen, die haben mich verspottet. I lost like all of my friends. Ich habe all meine Freunde verloren. Everybody thought I was nutso. Alle haben gedacht, ich wäre irgendwie ein bisschen verrückt. It was difficult. Es war sehr schwierig. Thought, but it was the way that led to life. Aber es war der Weg, der hin zum Leben geführt hat. So the road was And one of the reasons why it was difficult und einer der Gründe dafür, warum es schwierig war, was because the door was narrow. Weil diese Pforte eng war. The way is narrow. Der Weg ist schmal. Because it's Christ. Es ist nämlich Christus selbst. There's no other way. Da gibt es keinen anderen Weg. I am the way, the truth and the life. Jesus sagt ja, ich bin der Weg. Die Wahrheit no one und das comes Leben. To the Father but by me. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. And because this way is narrow, und weil ja dieser Weg sehr schmal ist, meaning that it's very precise, es bedeutet, dass ja auch ganz präzise ist. And it's not according to the opinions of men. Dieser Weg, der läuft nicht gemäß der Meinungen von den Menschen. But according to God. Sondern es geht vielmehr nach Gottes Willen. So it's a very precise door. Es ist eine sehr präzise Tür. And it doesn't tolerate. Da kann nicht toleriert werden. A lot of opinions. Dass da so viele Meinungen darum gibt. Jesus is not a way, he is the way. Jesus ist nicht irgendein Weg, sondern er ist der Weg. There's only one door, it's him. Und es gibt nur eine Tür und das ist der selbst. And when we step through this door, und wenn wir durch diese Tür treten, because we have chosen that door, weil wir ja diese Tür gewählt haben, that door ist es so, causes us affliction. Dass diese Tür, die jetzt hinter uns liegt, uns auch Bedrängnis bringt. From the outside. Und zwar Bedrängnis von draußen. Because immediately people who are believing in the big door, weil es sofort geschieht, dass Leute, die an dieses große Tor glauben, think we are narrow-minded, die denken, dass wir engstirnig wären, and self-righteous, selbstgerecht, and everything else. Und alles, was da nur zu denken ist. So we are persecuted because we believe in the door. So werden wir verfolgt, weil wir an diese enge Tür glauben. So question number one, Frage Nummer eins. When you put your faith in Christ, als du deinen Glauben in Christus hineinsetztest, did it cost you anything? Hat es dich etwas gekostet? We have to ask ourselves that. Wir müssen uns das selbst fragen. Because if it didn't cost me something, denn es, wenn es mich dann nichts gekostet hat, I may not have gone through the door. Dann kann es sein, dass ich vielleicht gar nicht durch diese Tür durchgetreten It's bin. Very possible that I acknowledge the door. Es ist sehr gut möglich, dass ich diese Tür als solches vielleicht anerkenne. I rejoice about the door. Und dass sogar drüber mich freue. I might even sing about the door. Und ich singe sogar über diese Tür. I might even have Bibles. Und vielleicht habe ich sogar Bibeln zu Hause. But I've never gone through the door. Aber ich bin nie durch diese Tür durchgetreten. This is Matthew 23:13. Und genau da sind wir dann bei Matthäus 23, Vers 16. Because maybe I was brought up in a Christian community. Vielleicht bin ich aufgewachsen in einer christlichen Umgebung. I know all about everything. Ich weiß da alles über alles. My father was a pastor. Mein Vater, er war ja selbst Pastor. I know all the songs, I know all the sermons. Ich kenne doch die ganzen Lieder, ich kenne auch die ganzen Botschaften. But I've never gone through. Aber ich bin da nie durchgetreten. I can tell you where the door is. Ich kann darauf hinweisen, wo die Tür ist. But my life, aber mein eigenes Leben, does not encourage you to go through the door. Ermutigt dich überhaupt nicht, da durchzugehen. Because my life is an outward conformity. Denn mein Leben ist nur eine äußerliche Anpassung. But on the inside, aber innen drin, I am lawless. Bin ich gesetzlos. I am not submitted to Christ. Ich habe mich dem Christus einfach nicht untergeordnet. Right? I do not believe. Ich glaube nicht. I have not allowed him to be the Lord of my life. Ich habe nicht zugelassen, dass er Herr in meinem Leben wird. Now someone once said that one of the greatest surprises. Jemand hat mal gesagt, eine der größten Überraschungen. When we get to heaven. Wenn wir in den Himmel kommen. Is that there are going to be people there that we never thought we'd ever see there. Eine der größten Überraschungen im Himmel wird sein, dass da Leute dort sein werden, von denen wir nie glaubten, dass sie hätten dort sein können. And there'll be people that are not there that we were positive would be there. Aber es wird auch Leute geben, die nicht dort sind, wo wir ganz sicher gedacht haben, die müssen einfach dort sein. 1 Corinthians 4:5 judge nothing before the time. Nothing. 1. Korinther 4:5 richtet nichts vor der Zeit. Nothing. Gar nichts. Because God will judge the motives of the heart on that day. Denn Gott wird die Motive des Herzens an diesem Tag richten. Now it's very easy. Es geschieht sehr leicht. To be around a Christian community and not have stepped through the door. Sich in einem christlichen Umfeld zu befinden, selbst aber nicht durch diese Tür getreten zu sein. It's very easy that I have gone through the door. Es geht aber auch sehr leicht, dass ich durch diese Tür sehr wohl gegangen bin. I am suffering affliction. Und da auch Leid ertragen muss. But a lot of that affliction is coming from people who have not gone through the door. Aber viel von diesem Leid kommt ja nur von den Leuten, die nicht bereit waren, durch die Tür selbst zu treten. But claim they did. Aber für sich selbst behaupten, dass sie es sehr wohl getan hätten. And Jesus would call them hypocrites. Und Jesus nennt sie ganz einfach Heuchler. They were the Pharisees. Das waren die Pharisäer. Not all the Pharisees were like that. Alle Pharisäer waren so. But today we nicknamed them Pharisees. Aber heute geben wir ihnen so diesen Spitznamen Pharisäer. Nicodemus was a good Pharisee. Nicodemus war ein guter Pharisäer. In that day, but today the word Pharisee is a negative word. Aber heute ist das Wort Pharisäer negativ besetzt. So question one. Frage Nummer eins. Is my Christian life costing me something? Kostet mich mein christliches Leben etwas? It cost me all of my friends. Es hat mich all die Freunde gekostet. All of them. Alle. A few of them I led to the Lord. Ein paar habe ich zum Herrn führen können. It will cost us something. Es wird uns etwas kosten. Now there are people that have made professions. Es gibt Leute, die da ein Bekenntnis abgelegt haben. We have prayed with them. Und wir haben mit ihnen auch gebeten. But it costs them absolutely nothing. Hat gebetet, aber es hat ihnen eigentlich nichts gekostet. And here's our second question. Und hier kommt die zweite Frage. Did your life change? Hat sich euer Leben geändert? This is verses 15 through 20. Matthäus 7, Vers 15 bis 20. There are people who are wolves wearing sheep's clothing. Da gibt es Leute, das sind Wölfe, die in Schafsgewändern gekleidet sind. And I mean, they're not like these big things with, you know, these big these big creatures with little clothes. Das sind jetzt nicht so die großen riesigen Tiere mit so kleiner mit kleinem Gewand. That you can easily recognize. Das man sofort erkennt, das schaut das Rest unten vor. Look at that guy. Thinks he's a sheep. He's a wolf. Schau dir den an. Der denkt, er ist ein Schaf. Aber schau dir die Größe an. Er ist auch ein Wolf. I mean, look at the nose. Look at the teeth. Look at the tail. It's a wolf. Na bitte schön. Da schaut er die Nase hervor, die Zähne und der Schwanz. But here, it's not. These are people who look exactly like a sheep. Aber das sind Leute, die schauen genauso aus wie ein Schaf. If you look at them outwardly, wenn du sie nur von außen betrachtest, they have the words, sie haben die richtigen Worte, they have conformed outwardly, sie haben sich äußerlich ganz perfekt angepasst, but inwardly, aber innen drin, it says they are ravenous wolves, ferocious wolves. Da heißt, dass sie reißende Wölfe sind. And that Greek word is harpan, und das griechische Wort ist harpan, the same word for where it says that Christ will take us. Ah, das ist das gleiche Wort, was für die Entrückung steht, wo Christus uns einfach ergreift. This word harpazo. Harpazo. Where we will be caught up in the clouds with Christ. Wo es da beschrieben ist, wie Jesus uns da in den Wolken in die Wolken nimmt und uns dabei herausreißt hier. And these wolves are like that. They just snatch for themselves. Die reißen etwas heraus für sich. But on the outside they look exactly like a sheep. Sie sind reißende Wölfe, aber äußerlich schauen sie genauso aus wie Schafe. It says, except if you will recognize them by their fruit. Du kannst sie nur an ihren Früchten erkennen. If you watch them, wenn du sie beobachtest, there's no changed life. Da gibt es kein verwandeltes Leben. From the inside. Was sich da von innen heraus zeigt. No transformation. Keine Verwandlung von innen, keine Transformation. They have conformed outwardly. Sie haben sich äußerlich perfekt angepasst. They can even lift their hands and worship. Oh, die können auch ihre Hände heben und anbeten. They can memorize scripture. Können die Schrift auswendig lernen. They can even teach and preach the Bible. Sie können sogar lehren und predigen. They can even cast out demons, it says. Es heißt sogar, dass sie Dämonen austreiben können. But nothing, they have not been transformed on the inside. Aber innen drin sind sie nicht verwandelt. So Christ is this door. So ist Christus nach wie vor die Tür. If we pass through the door, two things will happen. Wenn wir durch diese Tür hindurchtreten, werden zwei Dinge geschehen. We will experience difficulty. Wir werden Schwierigkeiten erleben. We will have to pay a price. Und wir werden darin auch einen Preis zu zahlen haben. And number two. Punkt zwei. Our life will change. Unser Leben, es verwandelt it's sich dabei. The way that leads to a changed life. Es ist der Weg, der hinführt zu einem verwandelten Leben. So it's difficult, auf der einen Seite schwierig, but we have a new life. Aber auf der anderen Seite haben wir ein neues Leben. Now, if we go to Romans chapter 2, wenn wir jetzt hinschlagen zu Römer Kapitel 2, let's talk about the wide door for a moment. Da sprechen wir für einen Moment einmal über diese weite Tür. And it's described pretty much in chapter 2. Er ist so ziemlich beschrieben in Kapitel 2. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else. Beginnt mit Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. For at whatever point you judge another, you are condemning yourself. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Because you who pass judgment do the same things. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht. So then you, a mere man, pass judgment on them? Denkst du aber, dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun? And yet do the same things? Do you think that you will escape the judgment of God? Und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you to repentance? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? So here's the door. Da ist die Tür. The cross of Christ. Das Kreuz Christi. It's the way into life. Der Weg hinein ins Leben. If we pass through, we will be persecuted. Wenn wir da durchtreten, werden wir verfolgt werden. By who? Von wem? By the people who are going through the wide door. Von den Leuten, die durch das weite Tor treten. By people who believe. Von Leuten, die glauben, that they can get into the kingdom of God, dass sie hineinkommen können in das Königreich Gottes, without a personal involvement with Christ. Ohne da aber sich selbst mit Christus auseinanderzusetzen. So there's an outward conformity. So sind sie äußerlich angepasst. And it's based on some kind of morality outward. Irgendwie auf Grundlage von einer äußerlichen Moral, die sie da darstellen but wollen. But inwardly there's lawlessness. Aber innen drin ist Gesetzlosigkeit. There's judging people. Da werden Leute gerichtet. There's contempt of people. Da werden Leute verachtet. How many Christians will scorn a homosexual? Wie viele Christen werden einen Homosexuellen einfach verspotten oder negativ ansprechen? And just look at different people and just use bad language. Und einfach verschiedene Leute einfach anschauen und dabei schlechte Ausdrücke gebrauchen. It's hypocrisy. Heuchelei. Because Christ died for the sins of the whole world. Weil Christus ja für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. So here are people who need Christ. Da sind diese Leute, sie brauchen Christus. People who could pass through the door. Und da sind sie, das sind Leute, die durch diese Tür hindurch Christ crucified. Christus gekreuzigt, diese for the Tür. Sins of the world. Er ist gekreuzigt für die Sünden der Welt. But I stand at the door. Aber ich bewache diese Tür. Outwardly conformed. Ich bin äußerlich ganz angepasst. But my life draws no one to Christ. Aber mein eigenes Leben, es zieht niemanden zu Christus. My life does not represent what Christ did on the cross. Mein Leben repräsentiert nicht das, was Christus am Kreuz tat. I have not been inwardly touched by the nails, by the blood, by the sacrifice. Ich bin innerlich gar nicht berührt worden von den Nägeln, von dem Blut, von seinem Opfer. I've just outwardly conformed. Ich habe mich einfach nur äußerlich da angepasst. And my life has no drawing power. Und mein eigenes Leben hat da keine Kraft, jemand anders anzuziehen. Because my life has not been changed. Weil sich mein Leben nicht verwandelt hat. Because I really have no relationship to Christ. Denn ich habe ja nicht wirklich eine Beziehung zu Christus. So then he says, und so sagt er, I never knew you. Ich habe dich nie gekannt. Depart from me. Weg von mir. And they say, but Lord, we did this and this Herr, in your name. Wir haben doch das getan und das in deinem Namen. I don't know who you are. Ich weiß nicht, wer du bist. But Lord, we cast out demons. Aber Herr, wir haben Dämonen ausgetrieben. I mean, this is real. Und das ist ganz real. There will be people who will stand before the Lord. Da wird es Leute geben, die stehen vor dem Herrn. Who preached the gospel. Die das Evangelium gepredigt haben. And did miracles in his name. Und Wunder gewirkt haben in seinem Namen. And they will be lost. Und sie werden verloren sein. They will be shocked. Sie werden schockiert sein. Because it was an outward conformity. Es war nur eine äußerliche Angepasstheit. But they were never touched inwardly by what Christ did. Sie waren nie innerlich berührt. Von dem, was Christus getan hat. They were never humbled by the cross. Sie wurden nie vom Kreuz gedemütigt. And Romans 2 is all about standing in my own righteousness. Römer 2, da geht es nur darum, was bedeutet, in meiner eigenen Gerechtigkeit zu stehen. Think about the kind of sinner that you despise the most. Denkt einmal an. Now, let's not use the word despise. Think about the kind of sinner that is the most distasteful to you. Denkt einmal an den Sünder, der die am meisten schmacklos, den am geschmacklosesten findest oder der Child Molester, vielleicht jemand, der Kinder missbraucht hat, a murderer, ein Mörder, something like that. What is my attitude in my heart toward that kind of a person? Wie ist da meine Einstellung? Was passiert in meinem Herzen gegenüber dieser Person? Hatred? Ist da nur Hass drin? Or is it one of brokenness and compassion? Oder findet sich in meinem Herzen Gebrochenheit und Mitgefühl? Because we all know denn that we are all sinners inside. Wir wissen ja, dass wir alle Sünder in uns drin sind. By their fruit you will know them. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Luke 18, verse 9. Lukas 18, Vers 9. The Pharisees despised people. Die Pharisäer verachteten die Leute. Because they trusted in themselves that they were righteous. Denn die haben ja auf sich selbst vertraut, dass sie in sich gerecht wären. And this is that wide door. Und da haben wir sie, diese weite Pforte. I've talked to thousands of people on the streets of Vienna. Ich habe schon zu tausenden von Leuten auf der Straße von Wien gesprochen. And most of them will say, und die meisten würden da Folgendes gesagt haben. If I ask, where will you go if you die? Und da fragst, Wo gehen sie hin? Well, und was denken sie, wenn sie sterben? Wo gehen sie hin? I hope to heaven. Ich hoffe in den Himmel. Why? Warum? What do they always, always say? Was sagen sie da immer und immer und immer? I'm not so bad. Naja, ich bin doch nicht so schlecht. That's the wide way. Und da ist sie, die weite It's Tür. The way that seems right unto a man. Und der weite Weg, der dem Menschen richtig erscheint. I'm not as bad as other people. Na, ich bin doch nicht so schlecht. I've never killed anybody. Hab niemanden umgebracht. I don't steal. Ich klaue doch nicht. That much. I mean, so everybody steals a little bit. I mean, nicht so viel. Also jeder. I'm not a bad person. Also ich bin doch keine schlechte Person. But without the shedding of blood, there's no forgiveness, none. Aber ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung. This is the narrow way. Das ist dieser enge Weg. Through the cross. Der schmale Weg durch das Kreuz. The blood that was shed for our sins. Das Blut, was vergossen wurde für unsere Sünden. The wide door. Aber diese weite Pforte. I'm not so bad. So schlecht bin ich ja nicht. We're not so bad. Wir sind doch nicht so I mean, schlecht. We can't be all lost. Wir können doch nicht alle verloren I mean, gehen. We don't, you know, we're not bad people. Wir sind doch keine schlechten Leute. Fine, let's eat, drink and be merry, because we can't all be lost. Lass uns doch trinken und fröhlich sein. Wir können doch nicht alle verloren gehen. We'll speak to God. Wir werden das schon mit Gott reden. If there's a God, he'll understand. Also, wenn es ihn gibt, dann wird er doch schon verstehen, oder But nicht? But many are on that road that leads to destruction. Viele gehen auf diesem Weg, der ins Verderben führt. And that road, und diese right? Straße, is the road of camaraderie without God. Diese Straße der Kameradschaft, aber ohne Gott. Hey, whatever you believe is fine with me. Oh, das ist doch okay, was du glaubst. Mir geht's da gut, bei gut. I witnessed to one guy on the street. Ich habe jemandem Zeugnis gegeben. And he said this to me. Und sagte mir. He's like a 28-year-old guy. Er war vielleicht so 28. He said. Er sagte. What do I believe about God? Na, was ich über Gott denk? He said, you're probably gonna laugh, but. Und vielleicht wirst du darüber lachen, aber I honestly believe this. Aber ganz ernsthaft, with all my heart. Ich glaube das von ganzem Herzen. He said, my mom died. Meine Mutter starb. And before she died, aber bevor sie starb, she told me that she would become a star in the sky. Da sagte sie, sie glaubt daran, dass sie ein Stern wird im Himmel. And I could always look up and see her. Und ich kann da immer raufschauen und kann ich sie sehen. And that's what I believe. I believe my mom is one of those stars. Und ich denke, meine Mutter ist einer dieser Sterne dort. I mean, that's, you know, kind of nice. Naja, das klingt irgendwie Maybe schön. Maybe it's comforting. Vielleicht mag es ein Trost sein. But is it true? Aber entspricht das der Wahrheit? That way is just a way of human opinion. Dieser Weg ist nur dieser weite Weg dieser menschlichen Meinung. All based on the fact that we're not so bad. Alles auf der Grundlage, dass wir denken, na, so schlecht sind wir doch nicht. But the narrow way is the way of the cross. Aber der schmale Weg, die enge Pforte, das ist der Weg des Kreuzes. We are all so bad. Wir sind alle that Christ would have to die for us. So schlecht, dass Christus für uns sterben muss. If we pass through the cross, und wenn wir da durch das Kreuz durchtreten, we will be on the road of affliction, dann werden wir auf diesem Weg der Trübsal sein. Afflicted by those who want to go through the wide door. Bedrängt von denen, die da lieber durch dieses weite Tor gehen wollen. But aber we will also have a changed life. Wir werden auch ein verwandeltes Leben haben. Because that road of affliction leads to life. Denn diese Straße der Bedrängnis, sie führt zum Leben. So, for us who have passed through the door, für uns, die wir durch dieses Tor durchgetreten, durch diese Tür durchgetreten sind, don't be discouraged by people, lasst euch nicht entmutigen von Leuten, who don't live what they say, die nicht nach dem leben, was sie da vorgeben. Because that can be one of the most discouraging things in our Christian life. Denn das kann etwas sehr, sehr Entmutigendes sein in unserem christlichen Leben. Hypocrisy. Heuchelei. And I know people in Vienna who don't go to church anymore. Und ich kenne Leute in Wien, die nicht mehr in die Gemeinde gehen. And they've told me, I'm tired of the churches. Ich habe die Gemeinden satt. I'm tired of them. Ich habe sie satt. Let's not be discouraged. Aber lasst uns nicht entmutigt if sein. If by chance wenn vielleicht das geschehen mag, you are around someone oder passiert ist, dass du vielleicht mit jemandem zusammentriffst, who doesn't produce the right fruit. Der nicht die rechten Frucht, die rechte Frucht hervorbringt. The words are interesting there. Also wir werden uns nochmal anschauen nächste Woche, weil die Begriffe dort sehr, sehr interessant sind. Because weil we're going to be extremely surprised. Wir werden extrem überrascht werden at people we see in heaven. Über die Leute, die dann dort im Himmel sind. You are here? Du bist hier? I can't believe it. Ich kann es nicht glauben. Me neither. Ich auch nicht. But where is so and so? I haven't seen him. Aber wo ist der denn? Oder? Can you help me find someone? I'm just. Kannst du mir helfen? Ich suche diese Person. I'm just looking. I don't know. Have you seen? I'm looking for them. I can't wait to see them. Ich kann gar nicht drauf warten, die Person zu sehen. Wo ist sie denn? I'm going to check with the angel. Werd mal prüfen bei den Engeln. I'm looking for my friend. Also ich schaue dann nach einem Freund. Yeah, from Vienna. Aus Wien? Do you know where 2000? He is? Weißt du, wo er ist? Yeah, I know where he is. Ja, ich weiß, wo er ist. He's not here. Nicht hier. You're kidding me. Du machst Späße. No, I'm not kidding you. Nein, ich mache keine Späße. Judge nothing before the time. Richtet nichts vor der Zeit, heißt es doch. He's not here. Er ist nicht hier. Wow. Wow. But let's be comforted. Aber bekommen wir doch auch einen Trost. A difficult way. Es ist ein schwerer Weg. Our life changing from the inside. Aber unser Leben, es verwandelt sich von innen. Because of his grace and mercy. Wegen seiner Gnade. Und and don't be discouraged und seid nicht entmutigt by those who stand at the door von denen, die da vor der Tür stehen, with an outward conformity mit dieser äußerlichen Angepasstheit, but never enter in. Die einfach nur davor stehen, aber nie selbst eintreten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for the narrow door. Wir danken dir für diese enge Pforte, and that by your grace, und dass durch deine Gnade we have found it. Wir es gefunden haben. It actually has found us. Eigentlich hat die Tür uns gefunden. We thank you, Lord Jesus, that you are the door. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du die Tür bist. And you are seeking lost sheep. Und du suchst nach diesen verlorenen Schafen. Thank you, Lord, that the road is difficult at times. Danke, Herr. Manchmal ist die Straße schwierig. And the road costs us. Und wir haben doch was zu zahlen. But the reward is a changed life. Aber der Lohn ist ein verwandeltes Leben. We thank you, Lord, tonight. Wir danken dir, Herr, heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.